Abschnitt 12 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Rudo, der Fuchs, ein paläanthropologisches Märchen. Vor vielen, vielen tausend Jahren war in dem Talkessel seitwärts von dem jetzigen Albdorf Gutenberg, wo jetzt ein munterer Bach, umsäumt von Vergissmeinnicht und Ranunkel, sich durch die Wiesen schlängelt, ein öder, sumpfiger Erlen- und Weidenbruch, in welchem die mächtigen Riesenhirsche und Auerochsen ihr Wesen trieben. Bis zur Talsohle herab dehnte sich ringsum der düstere Urwald, erfüllt vom Modergeruch gestürzter Baumleichen, aus deren Wurzeln wieder andere junge Stämme der Sonne und dem Licht entgegenstrebten. Nur da und dort ragte aus dem Urwalddunkel ein weißer, zackiger Fels hervor, oben auf der Höhe der Alp aber dehnte sich weit und breit eine steinige Fläche, bewachsen mit kümmerlichen Sträuchern, Gräsern und Flechten, die den zahlreich umherschwärmenden Rentieren und wilden Pferden zur Nahrung dienten. Ganz hinten im Talkessel, in halber Höhe des Felswaldes, bildete ein rundes Felsentor den Eingang zu einer weit in den Berg hinein sich erstreckenden Höhle. Lange Jahre hatten dort die Höhlenbären gehaust, bis es einem umherschwärmenden Jägerstamm, der längst schon gerne die Höhle bewohnt hätte, gelungen war, die grimmigen Bären zu vernichten. An einem Wintertag, als die Bären hinten in der Höhle schliefen, waren die Jäger gekommen, hatten schnell aus halbdürren Gräsern und Sträuchern ein qualmendes Feuer angezündet und dann den Eingang zu dem hinteren Schlupfe mit Steinen vermauert, dass die Bären im Qualme und Rauche erstickten. Seither hatten die wilden Jäger mit ihren Weibern und Kindern, es mögen ihre im Ganzen gegen 40 Menschen gewesen sein, von der Höhle Besitz genommen. Wer sie sah, der wusste wohl, dass sie zu einem Stamme gehörten, denn sie hatten alle eine helle Haut und rotblonde Haare, so rot wie das Sommerkleid des Fuchses. Nach einer alten Sage war der Urahne ihres Stammes ein Fuchs gewesen. Ihn verehrten sie als ihren Schutzgeist, und ihm hatten sie vor dem Eingang zur Höhle als Totem einen aus Holz geschnitzten und rot bemalten Fuchskopf auf einer Stange errichtet. Sie waren nicht wenig stolz auf ihre Haarfarbe und ihren Ahnherrn, umso mehr aber wurden sie von den benachbarten Jägerstämmen, dem Stamm der Bären im Heimenstein und dem Stamm der Wölfe, in der Teckhöhle gehasst. Aber sie fragten wenig danach und mochte kommen, wer da wollte, sie waren auf der Hut. Im Winter zogen sie sich in die hintere Höhle zurück, wo sie durch aufgestellte Reisigschirme und aufgehängte Felle vor dem eindringenden Schnee und Frost geschützt, sich um die Feuer lagerten und von getrocknetem Fleisch und anderen Vorräten zehrten. Im Sommer aber streiften die Jäger im Tal und auf der Höhe nach Wild umher, während die Weiber und Kinder im Wald nach Beeren, Wurzeln und essbaren Pilzen suchten. So war es auch an einem schönen Sommernachmittag. Es war in den Tagen, da der Vollmond zum 8. Mal seit der längsten Winternacht wieder am Himmel erscheinen sollte. Der Wald war voll von Beeren und Pilzen und lud die Weiber und Kinder zum Sammeln in die zierlich aus Binsen geflochtenen Körbe ein. Die Männer aber mit Ausnahme des alten, gichtbrüchigen Karr waren mit Wurfhölzern, Wurfseilen aus Leder und Feuersteinspeeren auf die Alphöhe gegangen, um in einem Treibjagen Wildpferde und Rentiere, die jetzt gerade in bestem Fleische standen, zu erlegen. Und ihre Jagd war nicht vergebens gewesen. Reich beladen mit Fleisch und vielsprossigen Rentiergeweihen zogen sie, einer hinter dem anderen, durch den Wald hinab ihrer Höhle zu. Da waren sie plötzlich von den vereinigten Stämmen der Wölfe und Bären, die ihnen einen Hinterhalt gelegt hatten, umzingelt und ehe sie nur von ihren Waffen Gebrauch machen konnten, niedergeschlagen. Nur Rudo, der hochgewachsene junge Krieger, war entkommen und flüchtete mit gewaltigen Sätzen wie ein gehetzter Hirsch durch dick und dünn der Höhle zu. Je näher er dieser kam, umso mehr häuften sich die grässlich verstümmelten Leichen der Weiber und Kinder seines Stammes. In der Eingangshalle der Höhle aber, mit dem Rücken an den Felsen gelehnt, saß der alte Karr. Die gichtgekrümmten Finger der Linken hielten noch eine Rentiergeweihstange, auf welche der kunstreiche Meister zwei grasende Wildpferde mit einem Feuersteinstichel eingeritzt hatte. Die rechte umfasste den Schaft eines Wurfspeers, der ihm tief in die Brust eingedrungen war. Sein Leben schien entflohen. Als aber Rudo den Speer berührte, seufzte er laut auf und erhob seine brechenden Augen. »Fliehe, Rudo, fliehe! Die Bären, die Wölfe, sie haben die Weiber und Kinder erschlagen. Auch Hinda, deine Tochter? Der schwarze Gulo von den Wölfen hat sie als Beute. Hinweg!« Ein Blutstrom entquoll dem Munde des Alten, noch ein leises Zucken durch die Glieder und sein Atem stand still. Wut und Verzweiflung im Herzen schnellte Rudo empor, um der heimatlichen Höhle zu enteilen, aber schon war es zu spät. Von links und rechts her erscholl im allernächster Nähe das Kriegsgeheul der Feinde, und gerade noch konnte er sich in den hinteren Gang flüchten und denselben durch schnell aufgehäufte große Steine verrammeln, als die Feinde schon an der Eingangshalle der Höhle erschienen. Einer der Vordersten hatte den flüchtenden Rudo noch erblickt und rief den anderen zu: »Hoho, der Fuchs hat sich in seinem eigenen Bau gefangen. Heran, ihr Mannen, wir wollen ihn ausräuchern, wie seine Väter hier die Bären ausgeräuchert haben.« Einem Ledertäschchen, das er an einem Riemen um den Hals trug, entnahm er einen Feuersteinbrocken und einen anderen Stein, der in gelbem Glanze leuchtete, schlug schnell mit dem einen Stein an dem anderen herab und ließ die entspringenden Feuerfunken auf ein Büschel Wollgras fallen, das dieses in jäher Glut emporloderte. Nun wurde dicht an der von Rudo aufgerichteten Steinmauer dürres Gras und Geniste zu einem großen Haufen aufgeschichtet und dieser in Brand gesetzt. Bald fing der ganze Haufen an zu glosten und zu schwelen, und war es für die Jäger in der Vorhalle schwer, in dem beißenden Rauch zu atmen, so wurde es für den eingeschlossenen Rudo, dem der Wind den Rauch und Qualm gerade in seinen Gang hineintrieb, immer unerträglicher. Da nun auch die Feuerfunken durch die Mauerritzen drangen und die Haare des Felles, das er trug, versenkten, wickelte er sich schnell in eine frisch abgezogene Pferdehaut, die er mit dem an den Felsen herabsickernden Wasser durchnässte, und legte sich mit dem Gesicht gegen die Wand auf den Boden. Aber die Qual wurde mit jedem Atemzug größer, während draußen die Feinde frohlockten. In dieser höchsten Pein seines Lebens, als er schon glaubte, ersticken oder den Erbarmungslosen lebendig in die Hände fallen zu müssen, hörte er von dem hinteren Gang her eine Stimme. »Sei getrost, mein Sohn, ich bringe Hilfe.« Und wie er seine Augen erhob, sah er im Dämmerlicht des Höhlengangs einen mächtigen Fuchs auf sich zutraben. »Nur Mut, ich, der alte Ahne deines Stammes, weiß den Weg zur Freiheit. Halte dich nur dicht an meine Fersen.« Damit drehte sich der Fuchs und lief dem Jäger voran in einen Gang, den weder dieser noch ein anderer seines Stammes vorher gesehen hatte. Anfangs konnte er noch gebückt gehen, bald musste er auf allen Vieren kriechen, und zuletzt gelangten sie in eine schmale Klamm, in der tief unten ein Wasser rauschte und wo Rudo nur auf dem Bauche sich fortschieben konnte. Da war es ihm, als ob ihm ein Luftstrom von vorn entgegenwehte, und noch eine Wendung um eine Felsenecke, da strahlte ihm das helle Tageslicht durch eine Spalte entgegen, durch die er dicht hinter seinem Führer hindurchkroch. Tief aufatmend richtete sich Rudo auf und schickte sich an, seinem Führer in stammelnden Worten zu danken. Dieser aber wehrte den Dank ab und sprach: »Lass gut sein, Rudo, jetzt nur fort, denn deines Bleibens ist nicht an dieser Stelle. Dass du dich auf der Höhe der Alp befindest, brauche ich dir nicht zu sagen. Schau dich um, so siehst du dort das Hochmoor, die Stätte deiner vielen Rentierjagden, dort den Breitenstein und weiter drüben die Teck, in deren Höhle deine grimmigen Feinde hausen. Du wirst jetzt immer gegen Mittag zu über diese Alp wandern. Dann gelangst du in das obere Land der Riede und Moore und zuletzt an einen großen See, aus dem ein mächtiger Strom ausfließt. In der Nähe dieses Stromes wirst du wieder auf Berge und Felsen wie auf der Alp stoßen. Unter einem dieser Felsen wirst du Freunde treffen, die dir beistehen. Solltest du unterwegs meiner Hilfe bedürfen, so rufe nur meinen Namen. Und nun gehab dich wohl.« Sprach's und war plötzlich in der Felsspalte daneben verschwunden. Da stand nun Rudo allein mit der brennenden Qual seines Herzens. Hatte er doch nicht bloß Vater, Mutter und Brüder, sondern auch diejenige verloren, die er schon längst für sich erkoren hatte, seine Hinda. Sie in der Gewalt seines grimmigsten Feindes Gulo zu wissen, war für ihn der schrecklichste aller Schrecken. Doch wie er auch zähneknirschend sich dagegen aufbäumte, an einen Kampf, allein, ohne Hilfe, ohne eine andere Waffe als seinen einzigen Speer, war gar nicht zu denken. So schlug er dann gesenkten Hauptes den Weg über die Hochebene ein und beeilte sich, immer gegen Mittag strebend, noch vor Beginn der Nacht den nächsten schützenden Wald zu erreichen. Von Bären und kleinem Wild lebend, das er vom Hinterhalt aus mit seinem Speer erlegte, durchquerte er in den nächsten Tagen die Alp und das moorige, von Seen und Flüssen durchzogene obere Land, bis er an das Ufer eines gewaltigen Sees gelangte, von dessen anderem Ufer in langer Kette die Häupter von Schneebergen herüberleuchteten. Nun müsste er ja bald am Ziel sein, denn gegen Sonnenuntergang sah er in der Ferne sich Felsen erheben, die ihn an die Felsen der Alp gemahnten, aber noch eine geraume Strecke hatte er zurückzulegen, bis er dem aus dem See entspringenden Strom folgend seinem Ziele näher kam. Nirgends ein menschliches Wesen, nur wilde Pferde und Rentiere als großes Wild in Menge. Schon wollte ihm der Mut entschwinden, da sah sein scharfes Auge in weiter Entfernung hinter einem Felsen Rauch aufsteigen, und wie er behutsam heranschlich, erblickte er eine gar seltsame Szene. Unter einem überhängenden Felsendach hockte ein Trupp Männer und Weiber um ein zwischen Steinen errichtetes Feuer und schaute mit funkelnden Augen zu, wie ein Knabe und ein Mädchen ein großes Stück Wildbraten an einem hölzernen Spieße über dem Feuer drehten. Sie waren alle von zwergenhaftem Wuchse, hatten eine gelbe Haut und dunkle, gerollte Haare und trugen als einzige Kleidung eine Feldschürze um die Hüften. Plötzlich kreischte der Knabe auf und zeigte mit der Rechten nach der Gegend, wo Rudo stand und verwundert den Zwergen zuschaute. Da flüchteten die Weiber schreiend in das Dunkel der Felsenhalle, die Männer aber sprangen auf und im Nu waren 6 lange Bogen gespannt und ebenso viele Pfeile auf Rudo gerichtet. Die Gefahr erkennend, legte dieser seinen Speer zur Erde nieder und stand, die Arme über der Brust gekreuzt, da in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Nun zogen auch die Zwerge ihre Pfeile von den Bogen und traten langsam dem Fremdling näher. »Wer bist du?« fragte der Älteste der Zwerge. »Und bist du zu uns als Feind oder Freund gekommen?« »Ich bin ein heimatloser Fremdling vom Stamm der Füchse aus den Alpbergen gegen Mitternacht und von dem Fuchs, dem Ahnherrn meines Stammes, zu euch gewiesen, damit ihr mir helfet gegen meine Feinde, die meinen ganzen Stamm vernichtet haben. Und dass mein Weg nicht ein vergeblicher war, sehe ich daraus, dass auch ihr zum Stamme der Füchse gehört.« Damit deutete er auf den Eingang der Felsenhalle, wo ein Totem in Gestalt eines kleinen, spitzen Fuchskopfs errichtet war. Da lachte der Anführer der Zwerge und sprach, »Du irrst, Fremdling! Nicht euer Fuchs ist unser Totem, sondern sein Vetter, der Schakal. Es geht eine alte Sage in unserem Stamme, dass wir einst aus einem fernen Lande gegen Mittag, wo der Schakal haust, über eine schmale Landbrücke, zur linken und zur rechten das Meer, in dieses Land gekommen seien. Nun sind wir auf dieses kleine Häuflein zusammengeschmolzen, von allen gehasst, die ringsumher die Berge bewohnen. Darum bleibe bei uns und werde unser Anführer, und wir werden dir mit Freuden gehorchen.« Sie geleiteten Rudo zu der Halle, wo jetzt auch die Weiber, kleine, krummbeinige Geschöpfe mit breiten Hüften, wieder zum Vorschein kamen und ihn mit freudigen Rufen empfingen. Aber nachdem er an dem dargebotenen Mahle sich gesättigt hatte, schüttelte Rudo traurig das Haupt und sprach, »Zürnet mir nicht, wenn ich nicht euer Anführer werden will. Ich habe Blutrache geschworen und muss wieder zurück in meine Berge. Aber nun saget mir, wie steht es mit der Hilfe, die mir von euch durch meinen Ahnherrn zugesagt ist?« Da nahm der Anführer der Zwerge den Speer in die Hand, den Rudo neben sich in die Erde gesteckt hatte, und sprach geringschätzig, »Mit diesem Spieße wirst du als einzelner Mann deine Feinde nicht vernichten. Nun schau einmal die Waffen an, die wir im Kampfe und auf der Jagd führen.« Er gab ihm seinen langen Bogen in die Hand und zeigte ihm, wie man den Pfeil auf die Sehne legt und den Bogen spannte. »Siehst du das Rentier dort an dem Abhang grasen? Nun ziele genau und los.« Als der Pfeil von dem Bogen geflogen war, machte das Tier noch einen gewaltigen Sprung, aber dann stand es still, ein Zittern ging durch seinen Körper und wie ein gefällter Baum stürzte es zusammen. Ein heller Jagdschrei Rudos begleitete seinen Fall. »Siehst du«, sprach der alte Zwerg, So fallen sie alle, die wir mit unseren Pfeilen erreichen.« Verwundert wollte Rudo die Schärfe eines der Pfeile an seinen Fingern prüfen, aber schnell riss ihm der Zwerg die Hand hinweg und rief: »Halt! Gift! Eine kleine Ritze, und du bist verloren!« Da sprühte es wie Wetterleuchten aus den Augen Rudos. »Mit solchem Bogen und solchen Giftpfeilen will ich es allein mit den beiden Stämmen der Wölfe und der Bären aufnehmen. Aber wer wird mich die Anfertigung von Bogen und Pfeil und die Bereitung des Giftes lehren?« »Den Bogen«, sprach der Alte, »liefert dir jeder gute Zweig von der Eibe, die auch in euren Wäldern wachsen wird. Pfeile in Menge gewinnst du aus dem überall wachsenden Schilfrohr. Die scharfe Spitze schlägst du dir aus einem Feuersteinspan.« »Und das Gift?« »Das Gift zu bereiten ist ein Geheimnis, das keinem von uns so bekannt ist als unserem Medizinmann Huck. Da kommt er gerade um die Ecke.« In diesem Augenblick erschien am Eingang der Felsenhalle ein Zwerg, so klein, dass er dem Jäger Rudo kaum bis zu den unteren Rippen gereicht haben würde. Seine gelbe Gesichtshaut war zusammengerunzelt wie altes Leder, seine kleinen schwarzen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Auch er war mit Ausnahme der Lederschürze nackt wie die anderen, aber außer dem Bogen und dem Köcher mit Pfeilen trug er um die Schulter eine Tasche aus Rentierhaut, von der an kleinen Riemchen bunt durcheinander Wolfszähne und Schlangenhäute, Vogelschädel und klappernde Schneckenschalen herabhingen. Mit prüfenden Blicken maß er den fremden Jäger, der mit seinen Genossen am Feuer saß, dann hob er an zu sprechen. »Sei mir willkommen, du Fremdling vom mitternächtigen Lande. Ich habe mit deinem Urahn, dem Fuchs, auf den Bergen geredet und weiß, was dich zu uns geführt hat. Wohlan, dir soll noch heute alles gewährt werden, was du wünschest.« Mit diesen Worten griff er in die Tasche und entnahm ihr zwei abgeschnittene Vipernköpfe und eine Handvoll der absonderlichsten Kräuter, Wolfsmilch und Einbeere, Wasserschierling und Bilsenkraut, Tollkirschen und Nachtschatten mit schwarzen Beeren. »Dies alles miteinander gemischt gibt das Gift für unsere Pfeile. Aber erst um Mitternacht, wenn der volle Mond am Himmel steht, wird die richtige Zeit zur Bereitung kommen. Jetzt aber ruhe dich aus und schlafe. Wenn die Zeit da ist, werde ich dich wecken.« Ein Uhu rief von der Spitze des Felsens sein schauriges »Puhu«. Da erwachte Rudo auf seinem Moospolster und sah den Medizinmann der Zwerge vor sich stehen. »Steh auf«, rief dieser, »die Zeit ist gekommen.« Aus einer Felsspalte entnahm er eine Steinplatte mit einem tiefen Napf in der Mitte, legte dieselbe auf den Herd, in welchem noch ein schwaches Kohlenfeuer glimmte, und begann dann in dem Napfe die hineingelegten Otterköpfe und Giftpflanzen mit einem runden Steine zu zerquetschen, bis sich alles zusammen in einen dicken, schwarz-grünen Brei verwandelt hatte. Als dies geschehen war, spuckte er dreimal in die Masse, da gischte und brodelte dieselbe und trieb Schaum und Blasen, die der Medizinmann sorgfältig mit einem Löffel aus Rentierhorn abschöpfte. Erst als sich kein Schaum mehr bildete, nahm er den Stein vom Herde und sprach: »Das Gift ist fertig, nun reiche mir dort die Pfeile.« Das tat Rudo und sah nun staunend zu, wie der Medizinmann die Feuersteinspitzen eines jeden Pfeiles in den grünen, klebrigen Saft eintauchte und darauf so lange über dem Feuer hielt, bis der Saft zu einem trockenen Firnis erstarrte. Die Pfeile füllten einen großen Köcher aus Birkenrinde, der mit Rentierfell überzogen war. Diesen hängte der Medizinmann um die Schultern Rudos, gab ihm seinen eigenen Bogen aus Eibenholz und sprach: »Noch schlafen, meine Brüder. Wenn sie erwachen, werden sie dich wieder hier behalten wollen und zuletzt Gewalt anwenden. Darum schleiche dich jetzt schon leise von dannen. Der Ahne deines Stammes erwartet dich auf den Bergen. Er wird immer um dich sein und dich sicher zu deinem Ziele führen.« So nahm denn Rudo leise dankend Abschied von dem Zwerge und verschwand mit unhörbaren Schritten im nächsten Walde. Da stand auf einmal der große Fuchs vor ihm, aber wie Rudo näher trat, war er verschwunden. Und so war es immer wieder auf seiner weiten Wanderung über Berge und Täler. So oft Rudo stille stand und nicht wusste, wo aus und ein, tauchte vor ihm das rote Kleid des Fuchses auf und wies ihm den weiteren Weg. Endlich, es war der Morgen des letzten Reisetags, war er wieder auf der Höhe der Alp angelangt und brauchte nur noch eine kurze Strecke zu wandern, um zu seinen Heimatbergen zu gelangen. Er wollte zuerst den Stamm der Wölfe und dann den der Bären überfallen, wenn sie mit der sinkenden Sonne in ihren Höhlen zurückgekehrt wären. Darum lagerte er sich jetzt in einem schützenden Gebüsch, zog das mitgebrachte Rentierfleisch heraus und legte sich, als er gegessen hatte, zum Schlafe. Als er erwachte, warfen die Bäume schon längere Schatten. Schnell sprang er auf und wanderte den Felsen zu mit großen Schritten. Im Walde, aus dem der Teckfelsen hervorragte, schlich er geräuschlos von Baum zu Baum, bis er zu einer mächtigen Buche gelangte, unter welcher er alles, was zu der Teckhöhle ein- und ausging, unbemerkt überschauen konnte. Und nicht lange stand es an, da kamen aus dem Waldpfade vom Tale herauf die Krieger der Wölfe geschritten, die Gesichter mit roten Strichen bemalt, auf den Schultern das Fleisch und die Markknochen der erlegten Tiere. Jetzt drückte Rudo den Köcher zurecht und legte den ersten Pfeil auf den Bogen. Als alle in der Höhle verschwunden waren, reckte er sich in die Höhe und erhob das durchdringende Kriegsgeschrei seines Stammes. Da fuhren die Wölfe heraus mit ihren Speeren und Keulen und rannten nach der Richtung, woher der Schrei gekommen war. Aber nun schwirrte ein Pfeil um den anderen vom Bogen, einer der Feinde um den anderen stürzte jäh im Sprunge zusammen, und ehe noch die Hälfte der Pfeile verschossen war, lagen sie alle zuckend und röchelnd am Boden. Jetzt erhob Rudo noch einmal sein Kriegsgeschrei, und mit brechenden Augen mussten es die Wölfe mit ansehen, wie er an ihnen vorbei in ihre Höhle stürmte. Er hatte einen Schrei gehört, der ihm seine Seele mit Schreck und Freude erfüllte. Heulende Weiber und Kinder versperrten ihm den Weg, aber sie gewaltsam beiseite schleudernd, drang er in den Hintergrund der Höhle, wohin da, von zwei schrecklichen alten Weibern hin und her gezerrt und am Halse gewürgt wurde. Zwei wuchtige Faustschläge auf die Köpfe der Alten streckten diese zu Boden und ließen ihn erkennen, dass er gerade noch im rechten Augenblicke das Leben Hindas gerettet hatte. Die Sinne waren ihr geschwunden, und blass wie der Tod sank sie dem Jäger in die Arme. Doch fühlte er ihr Herz schlagen, und als er sie vor die Höhle hinausgetragen und in das schwellende Moos gelegt hatte, schlug sie die Augen auf und reichte ihm mit dankerfülltem Blicke beide Hände. »Rudo«, sprach sie, »du bist zur rechten Zeit gekommen, um mich zu erretten. Mit dem morgigen Tage wollten die Wölfe einen großen Beutezug in die Ferne machen, und ich sollte den schwarzen Gulo als sein Weib begleiten.« »Mögen ihn und die anderen heute Nacht die Bären und die Hyänen bis auf die Knochen auffressen. Aber noch ist die Blutrache, die ich gelobt habe, nicht vollendet, ehe auch die Bären da drüben im Heimenstein bis zum letzten Mann vertilgt sind. Darum lass uns eilen, dass wir von dieser Stelle fortkommen, denn heute noch will ich ihre Seele nehmen.« Da lächelte Hinda und sprach, »Wegen der Bären im Heimenstein hat es keine Eile, denn ihre Seelen sind schon lange entwichen. Als unser ganzer Stamm vernichtet war, fielen die Wölfe im Streit um die Beute auch über die Bären her, und kein Mann von ihnen hat wieder den Heimenstein betreten.« Da zog Rudo die Akorne zu sich empor, und zum dritten Male ließ er jetzt den Kriegs- und Siegeschrei erschallen, dass es im Walde widerhallte. Dann schritten die beiden Hand in Hand dem Pfad zum Tale hinunter, vorbei an den Leichen der Wölfe, die, den Pfeil in der Brust, lagen, wie sie gefallen waren. Drüben auf dem breiten Stein schimmerten noch die Spitzen der Felskuppen rötlich in den Strahlen der sinkenden Sonne. Aber als sie auf der Höhe angelangt waren, umfing sie schon die Dämmerung des Abends. Noch eine kurze Strecke über Gestein und Heide, und sie standen am Rande der Waldschlucht, die in steilem Abfall zur Höhle der Füchse hinabführte. Dort saß am Eingang der alte große Fuchs und begrüßte sie mit freudigem Grinsen. »Willkommen, Rudo und Hinda, ihr Letzten vom Stamme der Füchse. Nehmet Besitz von der Höhle, die ich von Neuem für euch zubereitet habe. Hier liegt Speise in Fülle. Im Innern der Höhle fließt eine neue Quelle des trefflichsten Wassers. Lebet in Frieden. Und wenn ich einmal wiederkomme nach Jahren, soll es mein Auge erfreuen, wenn ich meinen Stamm von Neuem emporgeblüht erblicken werde.« Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im März 2025.